Es war an einem wunderschönen Tag. Ich war alleine. Und weil es keinen Grund zur Klage gab, ließ ich mich treiben. Zeit, Zeit. Hatte ich genug, ich achtete nicht auf die Uhr und fuhr mit dem Rad am Fluss entlang. Ich war schon eine Ewigkeit nicht mehr so unbeschwert. Man kann sagen, ich war happy, völlig ungestört. Ich war bei mir. In mir öffnete sich eine Tür, ein Lebenselixier. Nur über die Schwelle gehen, dann würde ich so vieles mehr verstehen. Mir fehlte nur der Mut dazu, in mich hineinzusehen. Ich wollte nicht im Meer des Unbewussten untergehen. Ich war so erschrocken über diese neue Seite. Ich war gewohnt, fremdbestimmt mein Leben zu verzögern. Das war mir klar. Und nun hatte ich erfahren, dass vieles anders ist, als ich bisher gedacht hab. Seither nie mehr öffnete sich in mir diese Tür. Es fiel mir einfach schwer. Ich konnte nicht wieder die Schwelle gehen. Ich hatte Angst, am Ende klar zu sehen. Mir fehlte nur der Mut dazu, in mich hineinzusehen. Ich wollte nicht im Meer des Unbewussten untergehen. Mir fehlte nur der Mut dazu, in mich hineinzusehen. Ich wollte nicht im Meer des Unbewussten einfach stehen.